Das ist eine 41 Special. Probier's nicht aus. Jenseits des Äußersten. Gib mir das Geld. Jenseits des Äußersten. Jenseits des Äußersten. Nein! Drei, wieso drei? Nein! Grüne Tür. Grüne Tür. In der Tiefe der Nacht. Nach dem gleichnamigen Kriminalroman von James Ellroy. Jungle Jack Herzog. Klingelt's? Dienstag, 24. April 1984. Los Angeles Police Department. Raub- und Morddezernat. Büro Detective Sergeant Hopkins. Nein. Officer Jacob Herzog. 34, seit 13 Jahren dabei. Sieht aus wie ein Schluck Wasser, drückt aber 250 im Liegen. V-Mann bei der nachrichtendienstlichen Abteilung, 3 Belobigungen. Und? Er wird seit 3 Wochen vermisst. Erinnerst du dich an Marty Bergen, den alten Angsthasen? Bekam ein Verfahren wegen Feigheit im Feuer, aus dem Polizeidienst entlassen. Schreibt heute im Big Orange Insider Anti-Bullenscheiße am laufenden Band. Was hat er damit zu tun? Bergen war Herzogs bester Freund. Hopkins? Schnapsladen Ecke Sunset in Wilton. 3 Leute erschossen. Bin schon unterwegs. Du lässt dich von deinem Zorn leiten, Jane. Ich weiß, Doktor. Malibu Beach. Strandhaus von Dr. Haviland. Mutterleib am Meer. Lautsprecherraum. Deine Macht besteht darin, ihn umsichtig einzusetzen. Ich weiß. War der Auftrag eine Erfüllung für dich? Ja. Ich entschied mich für Sex und brachte ihn dazu, es zu mögen. Er hat die 5.000 gezahlt? Ja, Doktor. Hast du dir von deiner Prämie etwas Hübsches gegönnt? Ich habe mir einen Pullover gekauft. Du hättest großzügiger sein können. Ich wollte, dass Sie das Geld bekommen. Danke, Jane. Sonst alles in Ordnung? Hast du deine Angstmantras gesagt, das Programm befolgt? Jenseits des Äußersten, Doktor. Touché, Jane. Jenseits des Äußersten. Ich rufe dich Donnerstag an. Ich warte in der Telefonzelle. Gut. Lautsprecher 4, Thomas. Lautsprecher 4. Infinitum. Patria. Infinitum. Patria. Infinitum. Es ist gut, Patria. Richard. Alles ist Infinitum. Gut. Patria. Infinitum. Patria. Du Schwächling, du Hurenbock. Ich besorge dir den besten Fick in unserem Programm, verspreche dir, dich zu führen, wohin dein Pipi-Gewissen dich niemals gehen lassen würde. Und was tust du? Du flänzt. Doktor, bitte. Bitte was? Bitte. Du musst es aussprechen, Richard. Bitte bringen Sie mich so weit, wie ich gehen kann. Bald, Richard. Bald. Danke, Doktor. Danke mir nicht, Richard. Deine grünen Türen sind meine grünen Türen. Geh jetzt nach Hause. Deine grünen Türen sind meine grünen Türen. Du hast alles mitgehört? Ja. Du hast dir alles notiert? Ja. Gut. Die Zeitungen sind voll von dir, Thomas. Was ist das für ein Gefühl? Ein dunkles und ruhiges Gefühl. Gut. Du musstest 3 ausschalten? Ja. Da war plötzlich noch ein Mann und noch eine Frau. Die Waffe war kalt? Man kann sie nicht zurückverfolgen? Eiskalt. Ich habe sie gestohlen. Gut. Was machen die Kopfschmerzen? Es geht. Ich singe, wenn sie schlimm werden. Gut. Hier, eine reguläre Patientin. Sie hat sich in meiner Praxis angemeldet. Sie kostet $1,000 die Nacht. Sieh dir ihr Freierbuch an. Wer sie sich leisten kann, kann sich auch uns leisten. Linda Wilhite. 9819 Wilshire Boulevard. Das Haus macht keine Mühe, ich war schon mal drin. Gut, Thomas. Fahr jetzt nach Hause und genieß deine Träume. Woher wissen Sie, dass ich sie genießen werde? Ich kenne deine Träume, Thomas. Ich habe sie gemacht. Kommt in den Schnapsladen, zieht eine Handflocke und verlangt das Geld. Dann macht er sie hin mit 3 Dumdums und lässt das Geld auf der Theke liegen. Ein Psychopath. Ein Scharfschütze. Seine Waffe, eine Anomalie. Wer benutzt heutzutage noch einen 41er? Seit dem Bürgerkrieg passé. Älter als der Wilde Westen. Nur ein Psychopath. Hollywood Station, Captain Pearls? Ich bin's. Was hast du über Herzog rausgekriegt? Ich war in seiner Bude. Ein Profi hat sie auf den Kopf gestellt und damit Scheuerpulver gereinigt. Nicht die geringste Spur. Ich glaube, Herzog kannst du streichen. Scheiße. Jetzt muss ich es dem Internal Affairs Department melden. Wie lange kannst du es zurückhalten? Höchstens 48 Stunden. Gut. Herzog hat in 2 Single Bars gearbeitet, im First Avenue West und im Jackie D. 6 Wochen, ohne seine Tarnung zu verlieren. Ab und zu war ein Typ bei ihm. Arschblond, mittelgroß, Anfang 30. Kann das einer von uns sein? Himmel, Leute, die Hälfte unserer Truppe sieht so aus. Gut, ich werde morgen früh beim Appell rumfragen. Was Neues im Schnapsladenfall? Nichts. Hopkins, Raubmord. Jack Herzog hat ein paar Unterlagen für mich in seinen Schreibtisch gelegt. Zeigen Sie mir, wo der steht. Herzog arbeitet in der Tagschicht. Deshalb weiß ich nicht genau, wo sein Schreibtisch steht. Aber bedienen Sie sich nur, Sergeant. Die Namen stehen an den Türen. Aktenanforderungsformulare. Akte angefordert von Tucker Duane W., Lieutenant Wiltshire Division. Anfordernder Officer, Captain Frederick T. Gaffney, Internal Affairs Department. Akte angefordert von Murray Daniel X., Captain, Central Division. Anfordernder Officer, Captain Frederick T. Gaffney, Internal Affairs Department. Akte angefordert von Rolando John. Moment. Captain Frederick T. Gaffney, Internal Affairs Department. Das ist nicht seine Unterschrift. Das ist eine Fälschung. Rolando John L., Lieutenant, Devonshire Division, anfordernder Officer Gaffney. Kaiser Stephen A., Captain, West Valley Division, anfordernder Officer Gaffney. Christie Howard J., Lieutenant, Rampart Division, anfordernder Officer Gaffney. Hopkins Lloyd. Hopkins Lloyd W. Nummer 1114. Geboren 27.02.42. Sergeant. Raubmord. Gaffneys Unterschriften. Alle gefälscht. Von Herzog. Was wollte das Schwein mit meiner Akte? Wollen Sie mir etwas über sich erzählen, Mrs. Wilhite? Mittwoch, 25. April 1984. 1710 Century Park East. Praxis Dr. Haviland. Über die Gründe, die Sie bewogen haben, sich in eine Therapie zu begeben? Weshalb kommen die Leute meistens zu Ihnen? Weil sie ihr Leben verändern wollen. Können Sie erraten, womit ich meinen Lebensunterhalt verdiene? Sie sind Prostituierte. Woher wissen Sie das? Sie haben meinen Auftragsdienst angerufen und einen Termin mit mir vereinbart, ohne mit mir persönlich verbunden werden zu wollen. Und Sie haben nicht gesagt, wer Sie empfohlen hat. Wenn eine Frau auf diese Weise Kontakt mit mir aufnimmt, nehme ich an, sie kommt aus der Szene. Dieses Kleid hat $1,300 gekostet, die Schuhe 600. Ich liebe hübsche Dinge, aber was ich tue, um das Geld dafür zu verdienen, bringt mich um. Sie sind bereit, kleinkarierten Scheißdreck wie $1,300 Kleider zu opfern? Sie sind bereit, ihre Vergangenheit zu durchwühlen? Sie sind bereit, sich ganz zu demontieren und mir zu helfen, sie so weit zu führen, wie sie gehen können? Wie weit ist so weit, wie ich gehen kann? Ich vermute, dass Sie den Ball aus dem Stadion bis ins nächste County schlagen können. Du bist schön, Linda. Du bist mächtig, Linda. Du bist durch die Hölle gegangen, Linda. Dr. Havilands Zeitreise. Wie Johnny Haviland. Und nun verlangst du, dass Johnny Haviland dir seine Geschichte erzählt, von Anfang an. Los, schieß! Nein, bitte! Schieß endlich! Nein! 1956. Du bist ein Jahr alt, Linda. Schlappschwanz! Bitte, Vater, bitte! Sei ein Mann, Johnny! Und erschieß endlich diesen altersschwachen Köter! Du bist ein Jahr alt, Linda. Und Johnny 11. Johnny wird zur Strafe in einen Keller gesteckt. In einen Keller voller Ratten. Kein Wasser, kein Brot, nur eine Schaufel. Du bist ein Jahr alt, Linda. Und Johnny 11. Und Johnny sitzt in seiner Ecke und schreit. Die Ratten beißen, beißen, beißen. Am dritten Tag schläft Johnny ein. Du bist ein Jahr alt, Linda, und Johnny 11. Und Johnny wacht auf und sieht eine Ratte mit einem Stück seiner Lippe davonhuschen. Johnny packt seine Schaufel und schlägt alle Ratten tot. Mein kleiner Rattenkiller. Mein kleiner, tapferer Rat. Was? Johnny, was tust du da? Nein! Nein! Nicht die Hunde! Nein! So, und jetzt? Midnight. One more night without sleeping. Watching till the morning comes creeping. Green door. What's that secret you're keeping? Dr. John the Night Tripper. Was für ein Quatsch, Dutch. Du hast mich doch nach diesem Namen gefragt. Stimmt, kam mir unter bei den Recherchen im Fall Herzog. Vor Jahren hieß ein Rockbimbo so. Außerdem ist es der Spitzname eines Psychiaters, der vorzugsweise für Huren und Kriminelle arbeitet. Offenbar eine Koryphäe. Hat diese Koryphäe auch einen bürgerlichen Namen? Dr. John R. Haviland, 1710 Century Park East. Das ist seine Praxis. Gibt's was Neues in der Sache Herzog? Ein gutes Phantombild von einem Mann, mit dem Herzog gesehen wurde, mehr nicht. Ich habe einen Kumpel in der Personalabteilung geschmiert. Er wird Herzog noch ungefähr eine Woche als anwesend führen und ihn dann als vermisst melden. Es wird eine Untersuchung geben. Eine Woche? Mehr war nicht drin. Dann habe ich was über die Aktenanforderungen rausgekriegt. Hast du was zum Schreiben? Ja. Erstens, die Akten sind immer noch verschwunden. Alle? Alle. Zweitens, sie wurden nicht angefordert, jedenfalls von keiner Dienststelle des Departments. Drittens, Rolando und du, ihr fallt unter die Kategorie legendäre Bullen. Die anderen vier, Tucker, Murray, Christie und Kaiser, haben eines gemeinsam. Sie arbeiten schwarz als Sicherheitschef für Industriefirmen. Das heißt, sie sorgen dafür, dass ihr dämliches Sicherheitspersonal nicht aus der Reihe tanzt und springen als Vermittler ein, wenn ein Firmenangestellter bei einer krummen Tour erwischt wird. Exakt. Gibt's irgendwas Handfestes? Nicht. Christie ist Spieler und war in psychiatrischer Behandlung. Orlando vögelt Fernsehstars. Und du schläfst ihn zu Hause. Woher hast du das alles? Vom FBI. Gute Nacht, Kleiner. Ab geht's. Endlich erreiche ich Sie. Detective Dentinger, Beverly Hills Police Department. Was gibt's? Es geht um Ihre Schusswaffenfahndung. Wir haben einen Einbruch, der 2 Wochen zurückliegt. Ein Revolver Kaliber 41 stand auf der Liste der gestohlenen Gegenstände. Irgendwas stimmt nicht mit dieser Liste. Wir glauben, sie ist gepolstert. Versicherungsbetrug. Wahrscheinlich. Der Typ hat einen Riesenhaufen Mist als gestohlen gemeldet. Mehr als der Dieb durch das Kellerfenster, durch das er reinkam, wieder rausbringen kann. Ausgerechnet bei der Waffe meldet er nur einen Revolver. Verstehe ich nicht. Diese antiken Schusswaffen gibt's nur als Doppel. Im Präsentationsetui. Mit Originalmunition aus dem Bürgerkrieg. Und jeder normale Versicherungsbetrüger hätte die zweite Waffe versteckt und ebenfalls als gestohlen gemeldet. Gut gemacht, Dentinger. Wie heißt der Typ? Morris Epstein. Wohnhaft 1867 Elvedo. Er nennt sich... Danke. Seit meiner letzten Analyse hat das Subjekt klassische Verhaltensmuster angenommen und sich zu einem Lehrbeispiel für eine paranoid-soziopathische Persönlichkeit entwickelt. Punkt. Es ist offensichtlich, dass das Subjekt meint, ich hätte ihm das Leben gerettet, Punkt. Tatsächlich behauptet das Subjekt, in Klammern mit einem IQ von 161, Ausrufezeichen, ich hätte ihn zu denken gelehrt, Punkt, Absatz. Es ist unverkennbar, dass dieser Kriminelle eine Vater-Sohn-Beziehung mit mir anstrebt, Punkt, Ende. Thomas Louis Goff. Chronische Hirnhautentzündung. Durch sorgfältigen Einsatz von Natriumpentotal, Tetracyclin, Morphin etc. etc. eskalierbar oder deeskalierbar. Du bist mein bester Offizier, Thomas. Meine beste Killermaschine. Aber jetzt machst du Fehler. Unverzeihliche Fehler. Der Schnapsladen zum Beispiel. Du musst ihn doch erst absuchen nach Zeugen und dich zurückziehen, bis du allein bist mit ihm. Ein Mord ist Vollkommenheit. Drei sind Wahnsinn. Unkontrollierter Wahnsinn. Und so muss ich mich fragen, Thomas, ob deine Leptomeningitis nicht unkontrollierbar wird. Und damit lebensgefährlich. Für mich. Ich mach's Ihnen leicht, Epstein. Ich habe Grund zu der Annahme, dass der 41er Revolver, den Sie als gestohlen gemeldet haben, bei einem Dreifachmord benutzt wurde. Ich möchte mir Ihren zweiten 41er für Vergleichstests ausborgen. Kommen Sie mir entgegen, sage ich den Cops in Beverly Hills, dass Ihre Versicherungsmeldung vielleicht ein bisschen übertrieben, aber nicht gefälscht ist. Klar? Verlassen Sie mein Haus. Ich habe Freunde bei der Bürgerrechtsunion. Das hier ist illegal. Ein Anruf von mir und Sie sind weg vom Fenster, Mutterficker. Und was ist das? Schnee von gestern? Hören Sie, wir können einen Deal machen, wir können... Es gibt keinen Deal. Bringen Sie mir die Waffe. Dem Etui. Fassen Sie sie nicht an. Na? Ich schätze, das reicht für 3 bis 5 Jahre. In der untersten Schublade. Zufrieden? Ich bin zufrieden. Woher haben Sie die Waffen? Ich habe sie billig gekauft von dem Produzenten einer Bürgerkriegs-TV-Serie. Wissen Sie die Seriennummer des anderen Revolvers? Sie haben aufeinanderfolgende Nummern. Sagen Sie, glauben die Bullen in Beverly Hills wirklich, ich hätte die Einbruchsliste getürkt? Ja. Aber ich sage Ihnen, dass Sie kooperiert haben. Noch was. Den Mann schon mal gesehen? Nein. Und den? Das ist ja unheimlich, Mann. Das Phantombild ist ja wirklich... Mit dem Typen habe ich mir mal abends vor Bruno Serendipity einen reingezogen. Also diese Ähnlichkeit ist wirklich irre. Hat der Mann Ihnen gesagt, wie er heißt? Wir haben nur die Linien reingezogen und das war's. Haben Sie ihm von Ihren Revolvern erzählt? Ja. Wann war das? Vor 2 oder 3 Monaten. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. In Bruno Serendipity... Da gehe ich nicht mehr hin, mir stinkt's da. Okay. Sagen Sie, ja? Kommen Sie doch gelegentlich mal wieder vorbei. Einen großen, bösen Kopf wie Sie kann ich jederzeit in der Serie unterbringen. Und, was darf ich Ihnen bringen? Haben Sie den schon mal gesehen? Freitagabend, 27. April 1984. Bruno Serendipity. Single Bar, laut und dunkel. Klar, schon oft. Gut getroffen. Intensiver Typ. Ich glaube, der ist Bi. Um welche Zeit kreuzt er gewöhnlich hier auf? Nie vor 11. Okay. Ein Ginger Ale mit Zitrone. Und bringen Sie mir ein paar Erdnüsse oder sowas. Ich habe vergessen, zum Mittag zu essen. Laut. Und dunkel. Jetzt keine Kopfschmerzen. Durchhalten, Hopkins. Durchhalten. Thank you. Phantombild. Er ist es, ganz klar, das ist er. Folg ihm vorsichtig und pack ihn draußen bei seinem Wagen. Deckung! Zu dunkel, verdammt nochmal zu dunkel. Scheiße, er tönt hinterher. Mich sofort erkannt. Merkwürdig. Der Killer hat mich... Lass die Waffe fallen. Los Angeles Police Department. Meine Marke und mein Ausweis sind in der Jackentasche. Du hast keine Jacke an, du Arschloch. Dreh dich um. Hände über den Kopf, so. Und jetzt Hände an die Wand. Und jetzt machst du die Beine breit, und zwar schön langsam. Du rufst zu früh an, Thomas. Der Groß aus den Kopfakten. Was ist mit ihm, Thomas? Ich habe versucht, ihn kalt zu machen, aber er... Geh nach Hause, Thomas. Verstehst du mich? Ja. Geh nach Hause und warte auf mich. Atme dreimal ein und aus und dann sag mir, dass du nach Hause gehst. Tust du das für mich? Die drei Projektile aus dem Schnapsladen und die zwei aus den Wänden im Serendipity stammen zweifelsfrei aus derselben Waffe. Ein gedämpftes Bravo, Hopkins. Ich wollte Sie suspendieren. Aber im Licht Ihres Berichtes werde ich Sie mit einer Abmahnung davonkommen lassen. Wagen Sie sich nie wieder in einen fremden Zuständigkeitsbereich, ohne vorher dem Chef des Reviers Pfötchen zu geben. Verstanden? Ja, Chef. Sie arbeiten weiter fulltime an der Schnapsladensache. Den Fall Herzog gebe ich ans IAD. Die werden sich darum kümmern. Und zwar diskret. Noch Fragen? Deinen linken Unterarm, Thomas. Schnell, Doktor. Bitte. Gleich, Thomas, gleich ist es vorbei. Danke, Doktor. Du hast es überstanden, Thomas. Und jetzt? Nein. Erst seine Leiche. Sie muss weg, ohne Spuren. Dann das Duell. Das große Duell. Mit ihm. Mein kleiner Rattenkiller. Mein kleiner, tapferer Ratten. Er sieht dir so ähnlich. Vater. Nach der Eröffnung? Bauerntausch. Richard. Für Thomas. Dann? Bauer auf Dame. Linda Woolhide. Die Dame mordet und mordet in ihren Träumen und sehnt sich doch nach Häuslichkeit. Mit einem großen, grobschlächtigen Mann. Und somit? Dame auf König. Detective Sergeant Lloyd Hopkins. Schachmatt. So werde ich sie aufschließen, Vater. Die Tür zu meiner Kindheit. Ich werde dich ermorden. Ich habe das Phantombild gesehen. Montag. 30. April 1984. Letzten Monat habe ich einen geschnappt, der genauso aussah. Es ging um ein paar Strafmandate wegen 673.1. Officer, während meiner Ausbildung habe ich nicht alle Paragraphen... Nicht erscheinen vor dem Verkehrsrichter. Hier, sein Registerauszug und die Kfz-Akte. Der Erkennungsdienst hat ihn nach seiner Festnahme fotografiert. Ist er das? Ja. Dutch, wer leitet die Frühschicht in Rampart? Gut, ruf ihn bitte an und sag ihm, wir haben unseren großen Fisch. In 40 Minuten brauche ich 5 erfahrene Detectives an der Ecke Melbourne-Hillhurst. Sie sollen kugelsichere Westen anziehen und Schrotgewehre mitbringen. Und kein Streifenwagen in der Gegend. Klar warte ich auf dich. Rechts und links von der Tür. Nur Eintritt, synchron. Himmel, Sergeant. Haben Sie sowas schon mal gesehen? Ja. Ein Albtraum. Boah, die verplank. Ein Albtraum in Schwarz. Und braun. Auferstehung des Chaos. Überall Schwänze, Schwulenpornos. Officer? Ja, Sergeant? Tun Sie mir einen Gefallen. Fragen Sie den Hausmeister, wann er Goff zum letzten Mal gesehen hat. Reich des Todes. Ich meine sofort, Officer. Blitzkrieg. Okay, okay. 2 Inschriften sind von einem Linkshänder, die dritte von einem Rechtshänder. Alle Wände gereinigt, mit Scheuerpulver. Die Arbeit eines Profi. Wie bei Herzog. Schau dir die DLP an. Dr. John, the Night Tripper, by your dreams. Nein, das da. Vorsicht, Eigentum von Tom Goff, Finger weg. Die Schrift eines Rechtshänders. Ein klassisches Schwulennest. Aber irgendwas stimmt hier nicht. Nirgendwo Geschirr, kein Topf, keine Fahne. Goff war im Knast, das ist typisch für einen Ex-Knacki. Aber irgendwas... Es gibt kein Telefon. Stimmt, merkwürdig. Wie will er sich in seinem Schwulennest verabreden? Der Hausmeister sagt, er hat Goff heute Nachmittag das letzte Mal gesehen. Ging weg mit einem Koffer. Hat die Miete im Voraus bezahlt für 3 Monate. Fahren Sie zum Revier, geben Sie das Foto Lieutenant Prager. Großfahndung, Zusatz, bewaffnet und äußerst gefährlich. Und hat einen linkshändigen männlichen Partner. Lloyd, komm her. Sieh dir das an. Scheiße! Ich bin nicht mehr scharf auf weitere Schwanzmontagen. Auch nicht mit ausgeschnittenen Kopfs. Die Polizeimarke. 917. Jack Herzogs Hundemarke. Das bedeutet, Goff kennt Herzog. Aus 2 Fällen wird einer. Kein weiteres Wort über die Schießerei in der Bar. Und kein einziges Wort über die Razzia in Thomas' Apartment. Weder in der LA Times noch im LA Observer. Der große Cop ermittelt diskret, in aller Stille. Und deshalb wird seine Mittäterschaft bei seiner eigenen Hinrichtung epische Ausmaße annehmen. Ich bin Ihnen immer einen Zug voraus, Sergeant Hopkins. Los Angeles Police Department. Hätten Sie ein paar Minuten Zeit für mich? Gewiss, nehmen Sie Platz. Bis zu meinem nächsten Termin habe ich noch über eine halbe Stunde. Sie sind rot geworden, Sergeant. Aber das kann ich Ihnen nicht verdenken. Ein wunderschönes Foto. Wer ist sie? Eine Klientin. Manchmal glaube ich, Linda ist die schönste Frau, die ich je gesehen habe. Dachte ich auch gerade. Was sagt sie dazu, dass sie ihr Pin-Up ist? Vergessen Sie die Frage, Doc. Von jetzt an bleibe ich strikt bei der Sache. Handelt es sich um eine persönliche Angelegenheit oder um eine polizeiliche Ermittlung? Um beides. Der Ausgangspunkt ist ihr Spitzname. Dr. John the Night Tripper. Ein Rock'n'Roller aus den 60er Jahren. Ich bekam diesen Spitznamen während meines Medizinstudiums, weil ich mich nachts gelegentlich ein wenig herumgetrieben habe. Er gefällt mir. Er hat was. War einer dieser beiden Männer je in Ihrer Praxis? Nein. Wer sind Sie? Wenn Sie sie behandelt hätten, hätten Sie es mir gesagt? Ich hätte ja oder nein gesagt und dann gefragt, weshalb wollen Sie das wissen? Gute Antwort. Direkt. Ich revanchiere mich. Der Blonde heißt Thomas Goff. Er ist kürzlich in einen Schnapsladen spaziert und hat 3 Menschen über den Haufen geschossen. Der Dunkelhaarige ist Polizist. Er ist seit Wochen verschwunden und wahrscheinlich tot. Bevor er verschwand, war er besessen von ihrem Spitznamen. Ich bin sicher, Goff hat ihn getötet. Ich will Goff in die Klapsmühle bringen. Eigentlich lieber ins Leichenschauhaus. Ich liebe Machos, Sergeant. Das ist eine meiner Schwächen als Seelenklempner. Da wir nun auf der Basis einer gewissen Offenheit angelangt sind, darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Schießen Sie los, Doc. Haben Sie ernsthaft geglaubt, ich kenne diese Männer? Nein. Dann kann ich sicherlich annehmen, dass Sie gekommen sind, um sich meiner Kenntnisse über kriminelles Verhalten zu bedienen. Ja. Gut. Ich werde Ihnen mit Vergnügen helfen. Dann bitte ich Sie jetzt um Details über Goff und diesen Polizisten. Aber bitte nichts Hypothetisches, nur Fakten. Zug. Brillant. Gespielt aus reinem Instinkt. Der zweite muss geplant werden. Mit peinlicher Sorgfalt. Bauer auf Dame. Richard braucht eine Partnerin in weißer Schwesterntracht. Bist du bereit, sie zu verletzen? Zu hassen. Zu zerquetschen. Die Frau, die dich vernichtet hat, als du ein Kind warst. Ja. Bist du bereit, so weit zu gehen, wie du gehen kannst? Ja! Bist du bereit, das Reich der puren Macht zu betreten? Ja! Bist du bereit, den Rest der Welt auf den Scheißhaufen zu schleudern, auf den sie gehört? Ja! Dann sollst du alles bekommen. Hör mir nur zu, stell keine Fragen. Der Zeitpunkt ist übermorgen und der Ort ist hier, bei dir. Geh nicht aus dem Haus, bevor ich es dir sage, denn ein Polizist ist auf der Suche nach einem, der aussieht wie du. Hast du das alles verstanden? Ja! Gut. Und jetzt keinen Hauch, während ich telefoniere. Hopkins. Sergeant, hier ist John Haviland. Ich habe einen Hinweis auf Ihren Verdächtigen. Ziemlich vage, aber ich glaube, an der Information ist was dran. Ich höre. Mein Informant sagt, er hat Goff voriges Jahr in einer Single-Bar kennengelernt. Sie begingen zusammen einen Einbruch und stahlen ein paar Kunstobjekte. Goff hatte einen Kunden für das Zeug. Dieser Kunde heißt Rudolph Stanley. Seine Wohnung liegt in Brestwood. Wenn ich Goff durch Ihren Tipp erwische, Doc, können Sie sich auf das Abendessen Ihres Lebens gefasst machen. Ich freue mich darauf. Zerreiße den Kopf. Zerquetsche ihn, zermalme ihn. Lass ihn bezahlen für die Finsternis der Kindheit, Richard. Und durchflute die Leere mit Licht. Hopkins, LAPD. Miss Wilhite, kann ich Sie einen Augenblick sprechen? Worum geht's? Um Stanley Rudolph. Lassen Sie mich rein. Dienstag, 1. Mai 1984. 9819 Wiltshire Boulevard. Was ist mit Stanley Rudolph? Hübsche Behausung. Endlich raus aus dem Billigquartier. Linda? Seien Sie nicht so förmlich. Nennen Sie mich Verdachtsperson. Okay, Verdachtsperson. Einen dieser beiden Männer schon mal gesehen? Nein. Was hat das mit Stanley Rudolph zu tun? Sind Sie bei der Sitte? So ist es. Was ist die Grundlage Ihrer Beziehung zu Rudolph? Ich denke, das wissen Sie. Würden Sie jetzt bitte sagen, was Sie wollen, Ihre Fragen stellen und dann verschwinden? Was wissen Sie? Dass Sie nicht bei der Sitte sind. Und Sie sind keine Hure. Alles in diesem Apartment nennt Sie einen Lügner. Man hat mir schon Schlimmeres nachgerufen. Wie ruft Sie Ihre Frau? PR-Gespräch. Was? Wir leben getrennt. Auf Dauer? Weiß ich nicht. Es geht schon ein Jahr. Sie hat einen Liebhaber. Aber ich gedenke, ihn auszusitzen. Diese Unterhaltung entwickelt sich ein bisschen eigenartig. Die Marke, die Sie mir vorhin gezeigt haben, ist doch nicht aus einem Spielzeugladen. Der da ist Thomas Goff. Er hat ein paar Kunstgegenstände an Stanley Rudolph verkauft. Ich bin auf Rudolphs Adressbuch gestoßen und habe darin die Namen mehrerer Callgirls gefunden. Ihr Name war auch dabei. Was für ein Typ Mann ist Rudolph? Ein lächerlicher kleiner Scheißer, dem einer abgeht, wenn er Nacktfotos macht. Ach, kommen Sie, Sergeant, das geht doch nicht um Stan. Goff ist ein Killer. Er hat mindestens 3 Menschen ermordet. Verstehe. Und jetzt wollen Sie, dass ich aus Stan Informationen raushole? Ja, über Goff. Und einen linkshändigen Partner. Okay. Ich helfe Ihnen. Danke. Sie hatten übrigens recht. Ich habe die Therapie tatsächlich aus einem bestimmten Grund begonnen. Ich will aussteigen. Dann hatte ich in noch einem Punkt recht. Wieso? Ich habe gesagt, Sie sind keine Hure. Grüne Tür, geh auf! Scheiße auf die Zehen! Ein Korkbrett. Blutbespritzt. Mit Löchern. Für Arme und Beine. Ein leichenstarrer Fußknöchel. Im Stahlring eine Fessel. Ein schwangerer Bauch. Wie wär's mit $10 auf eine Roulette-Abtreibung? 2. Juni 1957. Und wieder eine grüne Tür. Ihr Informant war ein bisschen unpräzis. Ich habe Stanley Rudolph befragt. Er kennt keinen Thomas Goff. Nun, der junge Mann hat ein Drogenproblem, Sergeant. Sein Gedächtnis ist nicht immer restlos vertrauenswürdig. Ich glaube, Doc, dieser Informant existiert gar nicht. Sie decken jemanden, der heiße Informationen über Goff hat. Diesen Namen will ich haben. Wir haben es mit einem Massenmörder zu tun. Nein, Schluss damit. Wie Sie wollen. Ich werde Ihnen Steuerprüfungen, Durchsuchungsbeschlüsse und einstweilige Verfügungen um die Ohren schlagen. Ich werde die Akte eines jeden gerichtlich überwiesenen Patienten beantragen und Ihre Praxis rund um die Uhr von Niggerbullen vom Sittendezernat beobachten lassen, bis sich Ihre reichen Neurotiker in die Hosen scheißen. Ich gebe Ihnen 24 Stunden, Doc. Meine Nummer haben Sie ja. Ich muss ihm Dampf machen, diesem Serienklempner. Wenn es nicht anders geht mit einer Straftat der Klasse B. Harvard Medical School, St. Vincent's Hospital, Castleford Hospital. Überall Diplome, kein Aktenschrank. Der Safe. Armbruster Ultimate, dreifach bleigefüttert, unangreifbar. Bleibt nur der Schreibtisch. Akten. Benson Laurel, Max Polly, Monte Chris, Oldfield Richard, alias Richard Brown, alias Richard Green, alias Richard Goff. Goff? Richard Oldfield, unehelicher Halbbruder von Thomas Goff. Ich Idiot. Ja? John Haviland, Linda. Mein Auftragsdienst sagt, Sie wollten mich sprechen. Mittwoch, 2. Mai 1984. Privatwohnung Dr. Haviland. Ich höre mit der Therapie auf, Doktor. Sie haben mir in vieler Hinsicht die Augen geöffnet, aber von jetzt an möchte ich solo fliegen. Es betrübt mich sehr, das zu hören, Linda. Wir haben so gute Fortschritte gemacht. Sind Sie sicher, dass Sie es so wollen? Absolut, Doktor. Wären Sie bereit, noch eine letzte Sitzung zu absolvieren? Eine Spezialsitzung mit visuellem Material. Mein Standardverfahren für die Abschlusssitzung. Gut. Passt es Ihnen heute Abend? Doktor. Um 7 in meiner Praxis, Linda. Die Sitzung kostet Sie nichts. Um 7 in Ihrer Praxis. Aber ich werde bezahlen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Linda. Hopkins? John Haviland. Es geschehen seltsame Dinge, Sergeant. Gestern Nacht ist in meine Praxis eingebrochen worden, außerdem in alle Apartments auf meinem Flur. Seltsam, ja. Nicht wahr? Und soeben meldet sich mein Informant. Ich kann Ihnen seinen Namen immer noch nicht nennen, aber Goff hat sich bei ihm gemeldet, weil er gehört hat, dass mein Informant etwas braucht. Stoff? Nein, Sergeant, eine Waffe und Geld. Goff hat ihm beides deponiert in einem Schließfach, im Greyhound-Busbahnhof 6 und Los Angeles. Offen gesagt, Sergeant, mein Informant glaubt an eine Falle. Hat er Ihnen die Nummer des Schließfachs genannt? Ja, 416. Der Schlüssel soll beim Mann am Süßwarenstand gegenüberliegen. Danke, Doc. Kümmere mich drum. Das sollst du ja auch, großer Cop. Richard, du hast sein Foto und eine Uzi. Ich will Fakten. Hopkins, Raubmord. Was ist passiert? Ein Irrer mit einer Maschinenpistole. Greyhound Busbahnhof. Ecke 6, Los Angeles Street. Ein Penner checkt gerade die Schließfächer am Ausgang 6. Da stürzt dieser Irre aus einem Lokal und fängt an, um sich zu ballern. Der Penner? Unverletzt. Betrunken und Kinder. Der Täter? Über alle Berge. Ausgang 6? Ist da ein Süßwarenstand? Ja. Polizei, jemand hat bei Ihnen einen Schlüssel für mich hinterlegt? Ich wusste doch nicht, dass der hier rumballert. Der hat mich nur gefragt, ob ich mir 20 Eier verdienen will und seinen Schlüssel aufhebe. Wollen Sie damit sagen, der Mann, der Ihnen den Schlüssel gegeben hat, ist der Mann, der mit der Maschinenpistole geschossen hat? Genau. Ich habe mir doch nichts dabei... Ist er das? Nicht ganz. Könnte sein Bruder sein. Der Typ mit der MP war hagerer im Gesicht und er hatte eine längere Nase. Beschreiben Sie mir den Penner. Großer, kräftiger Mann, rötliche Haut, dunkles Haar. Hatte ein bisschen Ähnlichkeit mit Ihnen. Klick und Klick. Ich Idiot. Haviland ist der Informant. Die Falle war für mich. Und es war Oldfield, nicht Goff. Haviland hat mich zum Narren gehalten von Anfang an. Goff kannte Herzog. Herzog hat meine Akte gestohlen und Goff gegeben. Und Goff Haviland. Die Fotos von Linda, die Night Tripper LP, die Sprüche an Goffs Wand. Alles Inszenierung. Brillant, Dr. Haviland. Sie können jetzt nicht rein. Captain Gaffney verhört gerade Marty Bergen. Ach, würden Sie mir einen Gefallen tun, Miss Confrey? Recherchieren Sie für mich bei dieser Telefongesellschaft sämtliche Anrufe von Dr. John Haviland, 1710 Century Park East. Ich brauche alle Anrufe der letzten 12 Monate aus seiner Praxis und seiner Privatwohnung. Ich darf während des Verhörs die Leitung nicht blockieren. Das weiß ich, Miss Confrey. Sie könnten es nebenan machen. Der Captain hat mir verboten, während der Vernehmung das Büro zu verlassen. Der Captain weiß Bescheid. Es ist eine Anweisung vom Chief. Gehen Sie ruhig. Ich halte inzwischen die Stellung. Braves Mädchen. Wo ist er denn? Wo ist der Knopf? 44 Jahre alt, Sie wurden nach 16 Dienstjahren beim Los Angeles Police Department aus dem Dienst entlassen. Im Laufe Ihrer Dienstzeit befreundeten Sie sich mit Officer Jacob M. Herzog, der gegenwärtig vermisst wird. Sind diese Aussagen zutreffend? Ja. Sie haben vor 6 Tagen zu Protokoll gegeben, Sie hätten Herzog seit einem Monat nicht mehr gesehen. Trifft das zu? Ja. Wünschen Sie diese Aussage in irgendeiner Weise zu ändern? Ja. Dann tun Sie es. Jack Herzog ist tot. Also doch. Er hat sich mit einer Überdosis Barbiturate umgebracht. Ich habe seinen Leichnam in seinem Apartment gefunden und in einem Steinbruch in der Nähe von Saint-Bedoux begraben. Ich bringe Sie hin, wenn Sie wollen. Sergeant Hopkins hat Herzogs Wohnung durchsucht. Er sagt, sämtliche Flächen seien mit Scheuerpulver gesäubert worden. Haben Sie Wischspuren bemerkt, als Sie die Leiche fanden? Nein, da waren keine. Kommen wir zu den Akten, die sich Herzog wieder... Kompliment, das ging aber flott. War ganz einfach. Wenn Sie die Liste durchsehen, werden Sie bemerken, dass hinter den Nummern nur wenige Namen stehen. Er hat fast alle Privatgespräche mit Telefonzellen geführt. Wollten Sie das haben? Ausgezeichnet. Wollten Sie nicht noch mit dem Captain sprechen? Mit dieser Telefongeschichte behelligen wir beide ihn erst, wenn ich was Handfestes habe. Im Augenblick hat er genug am Hals. Ja, er arbeitet viel zu viel. John R. Haviland, begnadeter Psychiater, brillanter Geist, Diplome vom Feinsten, manipuliert gewaltbereite Männer zu Killermaschinen. Warum? Weiß er, dass Herzog tot ist? Egal, ich muss zurück. In seine Vergangenheit. Ich kann es nicht fassen. Wenn das stimmt, ist er unter den Psychopathen der Moby Dick. Er richtet sie ab zu Killermaschinen. Und mich hat er sich als Gegenspieler ausgesucht. Ich sehe seinem Vater so ähnlich. Dann war er ein Kopf. Und was kommt jetzt? Und was soll der Revolver auf meinem Tisch? Haviland hat dich heute angerufen. Ja, woher weißt du das? Aus dem Computerausdruck seiner Telefonliste. Davon habe ich dir eben erzählt. Er hat mich um eine letzte Sitzung gebeten. Wann? Heute Abend um 7. Du hast mir erzählt, dass du manchmal sehr dunkle Gedanken hast. Weiß Haviland davon? Aber sicher, Lloyd. Hat er bei euren Sitzungen größeres Gewicht auf dieses Thema gelegt? Er war von meinen Gewaltfantasien geradezu besessen. Wieso? Das erkläre ich dir später. Ich brauche Havelins Fingerabdrücke auf den Griffschalen dieses Revolvers. Ich krieg ihn nicht anders. Ich möchte, dass du den Revolver heute Abend mitnimmst. Erzähl ihm, deine Fantasien nehmen an Gewalttätigkeit zu. Deswegen hast du dir diese Waffe gekauft. Tu nervös, wenn du sie ihm zeigst. Fass sie am Lauf an. Wenn ich ihn richtig einschätze, wird er sie beim Kolben nehmen und dir zeigen, wie man damit umgeht und sie dir zurückgeben. Dann fährst du nach Hause und wartest auf meinen Anruf. Er ahnt nicht, dass ich ihm auf der Spur bin. Für dich besteht keine Gefahr. Das glaubst du selbst nicht, Hopkins. Du zitterst. Aber ich tue es. Unter einer Bedingung. Ich will, dass die Waffe geladen ist. Du hast sie vermasselt, Richard. Die Chance, den großen Kopf zu töten. Nun musst du es tun, Linda. Ich werde dir heute Abend einen Film zeigen mit einer Krankenschwester ganz in Weiß. Und ich werde dich über die Klippen treiben. Zu meinem Vater. 2. Juni. 1957. Johnny steht vor einer Tür. Einer grünen Tür. Und dahinter ein Lachen. Ein Luftzug stößt sie auf. Die grüne Tür. Und dahinter dein Lachen. Du lachst, Vater, und wirfst deine Messer. Die Scheibe dreht sich und dreht sich. Das Filztuch ist grün. Die Frau ist nackt und kreist. Kopf über, Kopf unter, Kopf über, Kopf unter, Kopf über, Kopf unter. Es ist ein Junge! Es ist ein Junge! Johnny. Ganz ruhig, komm her. Du hast es getan, Vater. Ganz ruhig, mein Baby. Mit 18, Frau. Komm her. Linda, komm schon, geh ran. Geh endlich ran. 11. Sie müsste längst zurück sein. War dieser Film echt? Sind Sie Thomas Goff? Malibu Beach. Strandhaus von Dr. Haviland. Mutterleib am Meer. Lautsprecherraum. Deine letzte Chance, Richard. Mein Name ist Richard Oldfield. Okay, aber was ist mit dem Film? Meine Mutter wurde so umgebracht. Gehört dieser Film zu den Plänen, die Ihr verrückter Guru mit mir vorhat? Welcher Film? Gut, Richard. Weiter so. Ich will Ihnen nicht wehtun. Ich habe so etwas schon getan. Richard? Richard? Es war nicht gut. Sie meinen, Sie haben anderen Frauen schon wehgetan? Ja. Nein. Ich meine, sie haben mir wehgetan. Mir. Man kann sich nicht rächen, indem man auf die einschlägt, die einen geprügelt haben. Kapierst du das nicht? Dr. Haviland sagt etwas anderes. Er hat mich jenseits des Äußersten geführt. Gut so, Richard. Das Äußerste. Gut. Nicht, Richard. Frauen weh zu tun? Nein. Mir kannst du nicht wehtun. Was würden Sie tun, wenn ich es versuche? Ich würde mich wehren, zusehen, wie es dich anmacht und zusehen, wie du verlierst. Jetzt, Richard. Der Doktor sagt. Jetzt. Sie sind eine Hure. Huren sind böse. Richard, wir gehen jetzt durch diese Tür. Ja, Richard. Ich hab dir wehgetan, Richard. Ich hab dir verboten, die Hure zu töten. Ich brauche sie. Schönen Abend, Sergeant. Kommen Sie ruhig rein. Herzog hat eine Menge Aufzeichnungen hinterlassen. Es ist aus, Haviland. Ich weiß alles. Lassen Sie Linda laufen. Ja, es ist aus. Aber Herzogs grüne Tür hätte verhindert, dass er Aufzeichnungen macht. Und wenn Sie Beweise hätten, wäre längst ein Einsatzkommando über mich hergefallen. Ich will Linda sprechen. Nein. Sie sind ein Versager, Hopkins. Dann eben so. Ein elender Versager. Wie mein... Mein Vater hat meiner Mutter ein Kopfkissen über den Kopf gestülpt und sie erschossen. 9 Tage später. Dann hat er sich selbst eine Kugel durch den Schädel gejagt. Die Polizisten haben mir damals Fotos gezeigt. Er hat es geschafft, sich das Hirn wegzupusten, ohne die Mütze zu verlieren. Meine Mutter hatte damals einen Job als Krankenschwester. Als sie starb, trug sie eine weiße Schwesterntracht. Diese Szene haben sie gedreht. Sie haben den Tod meiner Eltern nachgespielt. Und Oldfield hat... Heavyland hat Richard dazu getrieben. Sie haben mir den Film vorgespielt. Ich bin durchgeknallt und habe nur noch geschrien. Dann haben sie mich zu Heavylands Strandhaus gebracht, zum Mutterleib am Meer. Richard und ich haben geredet, stundenlang. Ich hatte gerade das Körnchen Vernunft gefunden, das er noch in sich hat. Ich wollte gerade mit ihm zur Tür hinaus, da kommst du mit deiner Schrotpumpe rein. Linda. Gut, ja, du hättest uns anschließend die Cops auf den Hals setzen können. Du hast es nicht getan, weil du mich... Oldfield hat eine Frau getötet. Ja, die Frau in der weißen Schwesterntracht. Dafür muss er bezahlen. Richard hat bezahlt. Wenn er Heavyland nicht in die Finger fällt, tut er keiner Fliege was zuleide. Wie groß ist die Chance, dass er ihm jemals wieder begegnet? 0. Heavyland wird die Anstalt nie verlassen. So ist es. Und er wird nie mehr wissen, wer er ist und wo er ist. Also lass es gut sein. Was ist mit uns? Ich habe gesehen, was du mit Heavyland gemacht hast, bevor du ohnmächtig geworden bist. Hätte ich es nicht gesehen, hätten wir es vielleicht versuchen können. Ich hole mir Oldfield. So oder so. Ich kriege ihn. Ich weiß, Hopkins. Ich weiß. In der Tiefe der Nacht, nach dem gleichnamigen Kriminalroman von James Ellroy, aus dem Amerikanischen von Rainer Schmidt. Es sprachen Lloyd Hopkins, Hans-Peter Hallwachs, Dutch Peltz, Peter Dirschauer, Reverton, Gerd Andresen, Gaffney, Matthias Lange, Dr. Heavyland, Christian Berkel, Goff, Jens Wawritschek. In weiteren Rollen Daniel Berger, Rainer Bock, Hüseyin Çırpıcı, Hubertus Gerzen, Jakob Knupfer, Hans-Jörg Krumpholz, Katharina Müller, Kirstin Petri, Peter Rühring, Martin Rutenberg, Gunther Schoß, Jan Schreiber, Ellen Schulz. Ton und Technik Waltraud Gruber und Daniel Sänger. Regieassistenz Holger Heddendorp. Musik Gerd Bessler. Hörspielbearbeitung und Regie Norbert Schäffer. Produktion Südwestrundfunk 2001.